بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Wir machen weiter mit dem Ders in Aqidah. Allerdings werden wir heute mal einen kleinen Exkurs machen. Wir waren bei den Namen und Eigenschaften Allahs. Und hier ist es angebracht, dass wir über das Thema reden, welche Voraussetzungen vorhanden sein müssen für das Urteil über Personen. Denn in der islamischen Geschichte gab es Gruppierungen und Sekten, die eine falsche Aqida hatten. Und die Ulama haben natürlich ihre Urteile gefällt gegenüber diese Gruppierungen, wie die Mu'tazila und die Jahmiyyah und Murji'ah und Khawarij und wie sie alle heißen, diese sogenannten Al-Firaq Al-Islamiyyah, also die islamischen Gruppierungen. Das sind Gruppierungen, die verschiedene Ansichten haben, unter anderem auch bezüglich der Namen und Eigenschaften Allahs. Und hierbei haben die Ulama Regeln festgelegt, wie man über solche Personen oder solche Angelegenheiten urteilt. Und diese Angelegenheit oder diese Art und Weise des Urteilens ist nun zu übertragen auf jeglichen Fehler. Ob das nun in Bezug auf die Namen und Eigenschaften Allahs ist oder irgendeine andere Angelegenheit in der Religion. Wenn jemand etwas sagt oder macht, was im Islam falsch ist, dann kann es sein, dass es eine große Sünde ist. Das kann sein, dass es zum Unglauben führt, zum Austritt aus dem Islam. Es kann sein, dass es eine kleine Sünde ist. Wie urteilt man über solche Personen? Und wichtig ist auch, wer urteilt über diese Personen? Das werden wir inshallah heute bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala erwähnen. Zuerst einmal, und zwar, dass die Ulama festgelegt haben, dass das Urteilen über Personen ein islamisches Urteil ist. Also ein sogenannter Hukm Shar'i. Hukm ist Singular und Ahkam ist Plural. Al-Hukm Shar'iyyu ist also ein religiöses Urteil, ein islamisches Urteil. Wenn du gefragt wirst, ich habe ein Auto gekauft und habe Geld gegeben und der Autohändler hat mir die Papiere gegeben, ist der Kaufvertrag richtig? Wenn du dann sagst, der Kaufvertrag ist so, wie du es erwähnt hast, richtig, dann war das, diese Antwort war was? Ein Hukm Shar'i, also ein islamisches Urteil. Du hast hier ein islamisches Urteil über eine bestimmte Gegebenheit gefällt und erteilt, dass dieser Kaufvertrag richtig ist. Oder es kommt eine Familie, es kommen zwei Familien, die eine Eheschließung wollen, die Voraussetzungen sind eingehalten und man sagt nun, diese Ehe ist islamisch richtig. Das ist ein islamisches Urteil, das man gefällt hat. Oder jemand sagt, es gibt keinen Gott. Und dann sagst du, diese Person ist kein Muslim, weil diese Person behauptet, es gibt keinen Gott, es ist ein Atheist, also ist es kein Muslim. Dann ist das ein islamisches Urteil und so weiter. Islamische Urteile sind also jene Urteile, die gefällt werden, basierend auf die Quellen von Koran und Sunnah und andere Quellen, wie wir sehen werden. Diese islamischen Urteile müssen gefällt werden gemäß dem, was Allah subhanahu wa ta'ala auferlegt hat. Das heißt, wer ist derjenige, der entscheidet, ob etwas richtig oder falsch ist, ob etwas angenommen wird oder nicht? Es ist Allah subhanahu wa ta'ala. Jeder, der nun ein islamisches Urteil fällen möchte, muss nun schauen, ob denn die Ansicht, die er vertritt, auch belegbar ist durch die Aussagen Allahs und die Aussagen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und andere Quellen oder nicht. Hierzu sagt Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, und zwar über das Urteil, dass ein Mensch kein Muslim mehr ist. Dass jemand, der behauptet, er sei ein Muslim, dass er aber kein Muslim mehr ist. Und das nennt man auf Arabisch At-Takfir. At-Takfiru bedeutet, jemanden, der behauptet, er sei ein Muslim, aus dem Islam auszuschließen, weil eben Belege vorhanden sind. Er sagt hier, At-Takfiru huwa min al-Wa'id. At-Takfiru gehört zur Warnung. فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ تَكْذِيبًا لِمَا قَالَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Auch wenn derjenige, der nun eine Aussage macht, den Propheten sallallahu alaihi wasallam verleugnet oder leugnet, dass er sagt, das ist nicht richtig, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام. Allerdings kann es sein, dass dieser Mensch, der diese Aussage gemacht hat, neu im Islam ist. أو نشأ ببادية بعيدة. Oder dieser Mensch, der diese Aussage getan hat, der geleugnet hat, dass er eben irgendwo weit fern wohnt. Das bedeutet, wo es keine Gelehrten gibt. Irgendwo wohnt er hinter den Bergen, wo es keine Gelehrte gibt, keine Moscheen gibt, keine Imame gibt, keiner, der überhaupt zum Islam aufruft. وَمِثْلُ هَذَا. Und so einer, also der neu im Islam ist oder weit weg wohnt, wo keine Gelehrte sind, keine Menschen sind, die ihm die Religion beibringen, die ihn warnen vor den Fehlern. وَمِثْلُ هَذَا لَا يُكَفَّرُ بِجُحُودِ مَا يَجْحَدُهُ. Und solch eine Person wird nicht aus dem Islam ausgeschlossen. يُكَفَّرُ, also das Ausschließen aus dem Islam. Solch eine Person wird nicht aus dem Islam ausgeschlossen durch die Leugnung dessen, was er eben geleugnet hat, hatta taquma alayhi al-hujja, bis er zur Verantwortung gezogen wird und ihm klargestellt wird, welche Fehler er gemacht hat. Qiyam al-hujja bedeutet, dass ihm klargestellt wird, klargemacht wird, du machst hier gerade einen Fehler. Das ist falsch, was du hier sagst. Das ist nicht richtig, was du hier sagst. Das ist eine Sünde, was du hier machst. Und so weiter und so fort. وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ. Und es kann sein, dass solch ein Mann لَمْ يَسْمَعْ تِلْكَ النُّصُوصِ. Er erzählt jetzt, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, Gründe auf, wieso solch ein Mensch überhaupt so einen Fehler getan hat. وَقَدْ يَكُونُ الرَّجُلُ لَمْ يَسْمَعْ تِلْكَ النُّصُوصِ. Es könnte sein, dass er die Aussagen gar nicht gehört hat, also die Aussagen aus Koran und Sunna, er hat es nicht mitbekommen. أو سمعها ولم تثبت عنده. Oder er hat sie gehört, doch er hat gehört, dass es ein Hadith gibt, aber für ihn ist der Hadith nicht authentisch. Er sagt, nein, dieser Hadith, der ist bei mir nicht authentisch. أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها. Oder er hat zwar das mitbekommen, diesen Hadith, dass das, was er tut, nicht richtig ist. Und er weiß, dass dieser Hadith auch authentisch ist. Aber er hat einen anderen Beleg. Und dieser andere Beleg führte dazu, dass er es umgedeutet hat. Was hat er umgedeutet? Das, was er getan hat, hat er umgedeutet von der Sünde zu einer Nicht-Sünde. Das heißt, stellen wir uns vor, ein Mensch macht etwas und man kommt hin und sagt, das ist verboten, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam dies und jenes sagt. Und dieser Hadith ist in Sahih al-Bukhari zum Beispiel. Dann sagt er dir, ich weiß, dass es diesen Hadith gibt. Und ich weiß, dass er in Sahih Bukhari ist. Aber ich habe eine andere Beweisführung. Ich habe einen anderen Beleg. Ich habe ein anderes Verständnis. Ich habe etwas anderes gedeutet. Und das nennt man Ta'wil, die Umdeutung. Wir haben das letzte Mal die Bedeutungen von Ta'wil genommen. Und zwar Ta'wil im Sinne von Traumdeuten. Ta'wil im Sinne von der vom Eintritt dessen, was man geträumt hat. At-Ta'wil im Sinne von Erläuterung des Korans, also Tafsir. Und At-Ta'wil im Sinne der Umdeutung der Namen und Eigenschaften Allahs. Im Sinne von Umdeutung der Namen und Eigenschaften Allahs, wie zum Beispiel zu behaupten, die Hand Allahs bedeute die Macht Allahs, tabaraka wa ta'ala. Nun gibt es diese Umdeutung nicht nur in den Namen und Eigenschaften Allahs, sondern die Umdeutung, At-Ta'wil, gibt es in allen Sachen. Jemand versteht einen Hadith so, der andere versteht den Hadith anders. Zum Beispiel, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte zu den Gefährten, geht nach Bani Qurayza. Bani Qurayza. Und ihr sollt Al-Asr erst dort beten. Erst dort sollt ihr beten. Dann sind sie gegangen und auf dem Weg ist die Asr-Zeit eingetreten. Da gab es eine Gruppe von den Gefährten, die gesagt haben, wir beten jetzt. Und die andere Gruppe hat gesagt, ja Sekunde mal, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagte, wir sollen erst in Bani Qurayza beten, also erst, wenn wir in dieser Stadt sind. Also beten wir auch erst dort. Das heißt, eine Gruppe hat auf der Reise gebetet, die andere Gruppe hat erst gebetet, als sie in Bani Qurayza war. Die Gruppe, die auf der Reise gebetet hat, die sagte, er meinte damit, wir sollen schnell machen. Er meinte jetzt nicht damit, betet wirklich erst dort. Nein, sondern er wollte nur andeuten, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wir sollen zügig reisen, wir sollen nicht so lange da auf der Reise bleiben, sondern wir sollen so schnell wie möglich nach Bani Qurayza. Ihm ging es nicht darum, wo wir beten, sondern ihm ging es darum, wie schnell wir reisen. Und so haben die Sahaba ein und denselben Hadith, oder sind es zwei Hadith, ist doch ein und derselbe Hadith, verschieden verstanden, verschieden gedeutet. Und das ist eben die Bedeutung dessen, was hier Sheikhul Islam ibn Taymiyyah sagt. Es kann sein, dass du diesem Menschen einen Hadith bringst, oder eine Ayah bringst, und er sagt, ich weiß schon, dass diese Ayah vorhanden ist und dass dieser Hadith authentisch ist. Aber achi, es gibt eine andere Ayah, es gibt einen anderen Hadith und der führt mich dazu, dass ich etwas anderes verstehe. Oder in der arabischen Sprache kann man es auch anders verstehen und so weiter und so fort. Er hat Belege, die seine Umdeutung nicht wahr machen, also es muss nicht heißen, dass jeder die Wahrheit sagt, nein, aber die es nachvollziehbar machen, warum er es so umgedeutet hat. So. Dann sagt also Shaykhul Islam, rahimahullah, فَأَوْعَارَضَهَا عِنْدَهُ مُعَارِضٌ آخَرْ أَوْجَبَ تَأْوِيلَهَا وَإِنْ كَانَ مُخْطِئًا. Also er hat eine andere Beweisführung, eine andere Beweislage, die ihn dazu führt, es umzudeuten, diese Angelegenheit, auch wenn er einen Fehler macht. Kann ja sein, dass man Fehler macht. Ibn Hazm, rahimahullah, sagt, وَمَنْ بَلَغَهُ الْأَمْرُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ طَرِيقٍ ثَابِتَهُ وَهُوَ مُسْلِمٍ. Wer den Befehl des Gesandten sallallahu alaihi wasallam bekommt aus authentischen Wegen und da er dabei Muslim ist, fata'awwala fi khilafihi iyyah, doch dieses umgedeutet hat, anders verstanden hat, falsch verstanden hat, aw radda ma balaghahu bi nassin akhar, oder er lehnte das ab durch einen anderen Beweis. Also du sagst ihm, Allah sagt, er sagt dir, aber Allah sagt auch. Du sagst ihm, Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, aber er sagt dir, aber Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt auch. Das heißt, er lehnt deine Aussage, deine Argumentation nicht ab, weil er gegen den Koran und die Sunna ist. Nein, sondern er lehnt deine Argumentation ab. Warum? Weil er auch aus Koran und Sunna eine andere Argumentation hat. Und das ist ein Riesenunterschied, ob jemand den Koran ablehnt, weil es der Koran ist, oder ob er eine bestimmte Argumentationsweise ablehnt, weil er nicht überzeugt ist. Warum ist er nicht überzeugt? Weil er eine andere Argumentationsweise hat, auch aus Koran und Sunna und den anderen islamischen Belegen. Also hier heißt es weiter: فما لم تقم عليه الحجة في خطئه في ترك ما ترك وفي الأخذ بما أخذ فهو مأجور معذور. Solange nicht ihm das erläutert wurde und erklärt wurde, dann ist er für das, was er getan hat oder das, was er unterlassen hat, wird er belohnt und ihm wird verziehen. Warum? Weil er sich angestrengt hat, die Wahrheit zu erreichen. Nun hat er aber einen Hadith falsch verstanden oder einen Hadith nicht mitbekommen. Oder du sagst, der Hadith ist authentisch, er sagt, nein, er ist nicht authentisch. Kann das sein? Ein Beispiel, es gibt Gelehrte, die sagen, der Hadith, dass man Suratul Kahf jeden Freitag lesen soll, authentisch ist. Und die anderen sagen, nein, er ist nicht authentisch. So, bitteschön. Da gibt es nun zwei Ansichten bei den Gelehrten und viele, viele andere Ahadith. Die einen sagen, er ist sahih, die anderen sagen, nein, er ist nicht sahih. Das waren also zwei Aussagen von Gelehrten, die was nun belegen. Sie belegen, dass die Menschen, wenn sie etwas sagen oder tun und einen Fehler begehen, nicht weil sie Al-Quran und Sunna ablehnen oder für falsch halten, nein, sondern weil sie es falsch verstanden haben. Sie haben es falsch verstanden. Sie dachten, es ist richtig, dabei war es falsch. Warum dachten sie, es ist richtig? Weil sie andere Beweisführungen genommen haben, die schwächer sind. Verurteilt man diese Person, dass diese Person nun ein Kafir ist? Die Antwort lautet nein. Solch eine Person verurteilt man nicht, dass es kein Muslim mehr ist, dass man ihn aus dem Islam ausschließt, wie wir gleich noch näher sehen werden. Al-Shaykh Abdurrahman al-Sa'di, rahimahullah, sagt, إن المتأولين من أهل القبلة الذين ضلوا وأخطأوا في فهم ما جاء في الكتاب والسنة مع إيمانهم بالرسول واعتقادهم صدقه في كل ما قال. Also, diejenigen, die umdeuten von den Muslimen, diejenigen, die zu Qibla beten, von den Muslimen, die irregeleitet sind, die irregegangen sind und die Fehler begangen haben beim Verständnis des Koran und der Sunna, trotz ihres Glaubens an den Propheten sallallahu alaihi wasallam und ihrer Überzeugung, dass er die Wahrheit gesprochen hat, und das, وأنما قاله كان حقا والتزموا ذلك, und dass sie sich daran gehalten haben an das, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, لكنهم أخطأوا في بعض المسائل الخبرية أو العملية, aber sie haben einige Fehler in Bezug auf den Aussagen des Propheten sallallahu alaihi wasallam oder den Aussagen Allahs azza wa jal oder in Bezug auf die Taten. فهؤلاء قد دل الكتاب والسنة على عدم خروجهم من الدين. Diejenigen, also die an den Prophet sallallahu alaihi wasallam glauben und die es nicht verleugnen, aber sie haben ein falsches Verständnis, sie haben etwas falsch verstanden. Diese hierbei belegt der Koran und die Sunna, dass sie nicht aus der Religion austreten, dass sie nicht aus der Religion austreten. وَعَدَمُ الْحُكْمِ لَهُمْ بِأَحْكَامِ الْكَافِرِينَ, und man urteilt über sie nicht die Urteile der Nichtmuslime. وَأَجْمَعَ الصَّحَابَةُ, und die Gefährten sind sich einig, hier besteht ein Konsens, und die Tabi'in. وَأَجْمَعَ الصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَالتَّابِعُونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنْ أَئِمَّةِ السَّلَفِ عَلَى ذَلِكَ, und die Gefährten und die Tabi'in und die ihnen folgen, haben hierbei einen Konsens. Also es gibt keinen Meinungsunterschied unter den Gelehrten. Das muss man erstmal festlegen. Das heißt, wenn jemand etwas falsch verstanden hat, Gibt es da Meinungsunterschiede unter den Gelehrten, ob man ihm verzeihen kann oder nicht? Gibt es nicht. Und das sagt wer? Das sagen die Ulama. Und einer davon ist Sheikh Nasr, Abdurrahman ibn Nasr al-Sa'di, rahimahullah ta'ala, der Sheikh von Ibn Uthaymin, rahimahullah. Hierbei muss man jetzt Folgendes beachten. Heißt das nun, sag, was du willst und behaupte, ups, ich habe es falsch verstanden und du bleibst immer noch ein Muslim? Jungs, wisst ihr was? Der Koran, sagt jemand zum Beispiel, der Koran wurde gefälscht. Und wehe, du sagst, ich bin kein Muslim. Weil ich habe mich angestrengt und habe mal gesagt, der Koran ist gefälscht. Das heißt, hier brauchen wir einen Maßstab. Die Ulama sagen, der Maßstab dabei ist was? Wie zum Beispiel, Sekunde gerade. Und zwar Ibn Hazm, rahimahullah, sagt, وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مِنْ نَصَرَانِي أَوْ يَهُودِي أَوْ مَجُوسِي أَوْ سَائِرِ الْمِلَلِ أَوْ الْبَاطِنِيَّةِ الْقَائِلِينَ بِإِلَهِيَّةِ إِنْسَانٍ مِنَ النَّاسِ وَبِنُبُوَّةِ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يُعْذَرُونَ بِتَأْوِيلٍ أَصْلًا بَلْ هُمْ كُفَّارٌ مُشْرِكُونَ عَلَى كُلِّ حَالٍ. Also, er sagt, rahimahullah, die Nichtmuslime von den Christen und den Juden und den Feueranbetern und alle anderen Religionen und die Batiniyya, das ist eine Sekte, die den Kufr, den Unglauben verinnerlicht, aber es nicht verdeutlicht. Und zwar, wer sind diese Menschen? Die sagen, dass Menschen Götter sind oder dass es einen anderen Propheten nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gibt. Diese werden nicht vom Islam ausgeschlossen, werden vom Islam ausgeschlossen. Diese werden vom Islam ausgeschlossen und bei denen gibt es nicht diesen Hindernis der Umdeutung. Ist das klar? Das bedeutet, wenn jemand herkommt und sagt, wisst ihr was, es gibt zwei Götter. Oder wisst ihr was, den Prophet sallallahu alaihi wasallam gab es nie. Können wir da sagen, oh ja, der Arme, der hat sich angestrengt und er hat ja versucht, die Wahrheit zu erreichen, und aber dann ist er doch hingefallen. Nein. Was ist der Maßstab? Der Maßstab ist, dass jeder, der etwas widerspricht, wo es einen Konsens gibt, wo allgemein, Achtung, und das ist jetzt das Wichtige, allgemein bekannt ist, auf Arabisch, al-ma'lumu min ad-dini bid-darura. Jeder Mensch weiß, das Gebet ist Pflicht. Gibt es irgendjemand, der es nicht weiß? Selbst die Christen und Juden wissen, dass bei Muslimen 5-mal gebetet wird. Kommt jetzt jemand her und sagt, Gebet gibt's gar nicht. Weil ich habe den Koran gelesen und so habe ich ihn verstanden. Ja, ich habe das einfach so verstanden. Es geht hier nicht ums Gebet, es geht einfach nur um die Beziehung zu Gott und Liebe und Barmherzigkeit, Vergebung und so weiter. Deswegen gibt's keine Gebet. Jemand, der dies leugnet, was leugnet? Er leugnet etwas, was notwendigerweise bekannt ist. Ma'lum min ad-dini bid-darura. Also auf Deutsch allgemein bekannt ist, dass es nur einen Gott gibt, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der letzte aller Propheten ist, dass wir keine Götzen anbeten dürfen, dass der Koran nicht gefälscht ist, dass die Sahaba alle vertrauenswürdig sind und so weiter und so fort. Das sind Grundlagen, die kennt jedes kleine Kind. Selbst die Nicht-Muslime wissen es heutzutage. Wer so etwas leugnet, der kann nicht sagen, oh, Sekunde, ich habe Ta'wil gemacht und die Sahaba, als sie nach Bani Qurayza, nein, nein, nein. Weil bei den Sahaba gab es die Möglichkeit, es ist nachvollziehbar, dass man die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam so versteht und so versteht. Es ist nachvollziehbar, dass man versteht, ihr sollt schnell machen durch die Aussage. Und es ist nachvollziehbar, dass man versteht, ihr sollt erst dort beten. Beide Sachen sind aus linguistischer Sicht, aus arabischer Sicht, möglich zu verstehen. Aber wie bitte willst du belegen, aus arabischer, aus Koran, aus Sunna, aus Usul al-Fiqh, dass der Koran gefälscht wurde? Kannst du nicht. Und deswegen diese Batiniyya, die zum Beispiel sagen, es gibt einen anderen Propheten, außer Allah Azza wa Jal. außer Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oder es gibt, und dann nennen sie ihn den Mahdi, weil das war zu brutal, wenn sie sagen, es ist der Prophet, dann sagen sie, es ist der Mahdi. Ja, aber was kann er denn, der Mahdi? Ja, der Mahdi bekommt Offenbarung. Also Prophet oder nicht? Nenn ihn Mahdi, nenn ihn egal wie. Jemand, der eine Offenbarung bekommt, nennt man was? Nennt man Prophet. Ob du jetzt ihn Prophet nennst oder Mahdi nennst oder Isa nennst oder egal wie nennst, das ist deine Sache. Und deswegen sind diejenigen, die das sagen, keine Muslime. Und da kann man nicht kommen und sagen, ja, Sekunde mal, aber geht da nicht die Regel umdeuten? Nein, sie geht nicht. Warum? Weil die Beendung des Prophetentums durch unseren Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er der letzte Prophet ist, etwas ist, was allgemein bekannt ist und was notwendigerweise bekannt ist und worin ein Konsens besteht. Ist das klar? Sehr schön. Wenn wir das verstanden haben, dann wissen wir, dass kein Mensch herkommen kann und sagen, ja, Sekunde mal, aber die Christen, die haben ja auch versucht, die Religion richtig zu verstehen und haben es nicht besser halt hinbekommen und wurden Christen und die Juden und die Feueranbeter und die Buddhisten, die Hinduisten. Nein, es geht hier um Sachen, die allgemein bekannt sind und die, wo es einen Konsens gibt, dass Allah einer ist, dass Allah subhanahu wa ta'ala keine Kinder hat und dass er selbst nicht gezeugt wurde, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht lügt, dass er die Offenbarung bekommen hat, dass Rasul alaihi salatu wasallam der Letzte ist, dass die Gefährten die besten Menschen sind nach den Gefährten und nach den Propheten und Gesandten und. Es gibt eine Palette von Aspekten, dass Al-Hijab Pflicht ist, dass das Gebet Pflicht ist, dass Siyam Pflicht ist, dass Al-Hajj Pflicht ist, dass Zakat Pflicht ist. Das sind alles Sachen, da, wenn jemand kommt und sagt, wisst ihr, was für Pilgerfahrt, bitteschön? Wie Hajj? Seit wann gibt's denn Hajj? Wenn jemand kommt und Al-Hajj leugnet, dann können wir nicht sagen, er ist ein Muslim. Sondern da sagen wir, du hast dann eine andere Religion, weil die Religion des Islams besteht aus 5 Säulen, die jeder Mensch kennt, und das wird an deutschen Schulen nicht nur im Religionsunterricht, sondern im Deutsch und in allen möglichen Fächern unterrichtet, dass die Muslime 5 Säulen haben. Ja, das ist allgemein bekannt. Wer solch etwas, was allgemein bekannt ist, leugnet, kann nicht daherkommen und sagen, ah ja, ich habe es falsch verstanden. Ich hoffe, dass dies nun klar geworden ist. Tayyib. Kommen wir nun zum nächsten Punkt. Und zwar, wenn nun dem so ist, was sind nun die Belege im Koran und in der Sunna, dass jemand, der etwas falsch verstanden hat, einen Fehler gemacht hat, nicht weil er gegen dem ist, was allgemein bekannt ist, nein, sondern in anderen Punkten, die nicht allgemein bekannt sind und worin es keinen Konsens gibt. Und das ist etwas Wichtiges, denn viele Leute verurteilen Menschen und schmeißen sie aus dem Islam raus in Punkten, in denen es keinen Konsens gibt, in denen es keinen Konsens unter den Gelehrten gibt. Es gibt die Ansicht und die Ansicht. Dann darfst du auf keinen Fall denjenigen, der eine andere Ansicht hat, den Kufr bezichtigen. Also sagen, du bist ein Kafir. Warum? Weil du nicht meine Ansicht hast. Ja? Ein Beispiel zum Beispiel, was sehr oft erwähnt wird, das Wählen zum Beispiel. Beim Wählen gibt es verschiedene Ansichten. Und du kannst nicht einfach die Menschen, du und du und du und du, ihr seid Kuffar. Warum? Sie haben einem anderen Scheich gefolgt, einem anderen Gelehrten gefolgt, und es gibt viele Gelehrte. Zum Beispiel Ibn Uthaymin, nur einen, der erwähnt hat, dass es erlaubt ist und so weiter und so fort. Natürlich mit bestimmten Bedingungen. Aber es gibt leider Menschen, die machen Takfir am laufenden Band, und denen ist egal, ob es eine andere Ansicht gibt oder nicht. Junge, das ist Haram, Kufr, du bist ein Kafir. Ja, Ibn Uthaymin, was Ibn Uthaymin, du bist ein Kafir. So geht das nicht. Und hier kommen diese Menschen und sagen, aber du hast das Tahut unterstützt. Achi, du darfst hier nicht alles in einen Korb schmeißen. Ist das klar? Jemand, der etwas tut, was ein Gelehrter erlaubt hat, da darfst du jetzt nicht herkommen und irgendetwas dazu dichten und sagen, das ist ein Kafir. Mir geht's jetzt nicht darum, ja, damit alle Takfiris und Co. nicht gleich urteilen. Mir geht es nicht darum, ob das wen erlaubt ist oder nicht. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, wenn es eine Angelegenheit gibt, die unterschiedliche Ansichten hervorbringt bei den Gelehrten, darfst du dann den anderen, der eine andere Ansicht als Käfer abstempeln? Darfst du nicht. Und wenn du es machst, hast du eine große Sünde gemacht, wie wir gleich sehen werden. Also erst einmal, und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Isra, وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقَرًا. Und wir legen auf ihre Herzen Hüllen, so dass sie ihn nicht verstehen, und in ihren Ohren Schwerhörigkeit. Diese Ayat, die ich jetzt erwähne, benutzen Menschen zu belegen, Umdeutung gibt's gar nicht. Und wenn jemand was falsch versteht, dann hat er Pech gehabt. Und er ist trotzdem ein Kafir. Sie benutzen diese Ayat und wir sehen gleich, dass das kein Beleg ist. Also in dieser Ayat, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, dass diese Menschen nicht verstehen. Und wir legen auf ihre Herzen Hüllen, so dass sie ihn nicht verstehen. Was nicht verstehen? Den Koran nicht verstehen. Und in ihren Ohren Schwerhörigkeit. Sie belegen jetzt und argumentieren wie folgt. Allah hat sie Kuffar genannt, obwohl sie es nicht verstanden haben. Ist die Argumentation klar? Allah hat diese Menschen Kuffar genannt, obwohl sie es nicht verstanden haben. Wie kannst du jetzt daherkommen und sagen, wenn man etwas falsch versteht, wird man nicht aus dem Islam rausgeschmissen? Da sagt doch Allah, sie haben es nicht verstanden. Und Allah sagt auch, إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ. Allah Azza wa Jalla sagt also ungefähr, gewiss die schlimmsten Tiere bei Allah sind die Tauben und Stummen, die nicht begreifen. Wenn Allah von ihnen etwas Gutes gewusst hätte, hätte er sie wahrlich hören lassen. Und wenn er sie hätte hören lassen, so hätten sie sich dennoch widerstrebend abgekehrt. Also Allah Azza wa Jalla sagt hier, diese Menschen hören nicht, also verstehen nicht. Allah Azza wa Jalla sagt genauso, أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا. Oder meinst du, dass die meisten von ihnen hören oder begreifen? Sie sind doch nur wie das Vieh, aber nein, sie irren noch weiter vom Weg ab. Allah Azza wa Jalla sagt auch, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Allah Azza wa Jalla sagt also in der ungefähren Bedeutung, wir haben ja schon viele von den Dschinn und den Menschen für die Hölle erschaffen. Sie haben Herzen, mit denen sie nicht verstehen. Sie haben Augen, mit denen sie nicht sehen. Und sie haben Ohren, mit denen sie nicht hören. Jene sind wie das Vieh, aber nein, sie irren noch weiter ab. Jene sind überhaupt die Unachtsamen. Und Allah Azza wa Jal sagt auch, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا. Sag, sollen wir euch kundgeben von denjenigen, die an ihren Werken am meisten verlieren, deren Bemühungen im diesseitigen Leben fehlgeht, während sie meinen, dass sie gut handeln würden? Das ist das Wichtige. Während sie meinen, dass sie gut handeln würden. Sie denken, es wäre richtig. Das sind diejenigen, die die Zeichen ihres Herrn und die Begegnung mit ihm leugnen. So werden ihre Werke hinfällig und so werden wir ihnen am Tag der Auferstehung kein Gewicht beimessen. In diesen Ayat, barakallahu fikum, erwähnt also Allah Azza wa Jalla, dass die Kuffar nicht verstehen, nicht hören, nicht sehen, keine Herzen haben, mit denen sie aber nichts anfangen können. Jetzt kommen einige und leiten davon ab, aha, also wer es nicht verstanden hat, selbst schuld, Kafir. Ist das die richtige Ansicht? Hören wir uns die Gelehrten an. Al-Imam ibn Qayyim rahimahullah sagt über die Aussage in Surat Al-Anfal, und wenn er sie hätte hören lassen, so hätten sie sich dennoch widerstrebend abgekehrt. وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوُهُمْ مُعْرِضُونَ. Er sagt, أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ عَنْ عَدَمِ قَابِلِيَّةِ الْإِيمَانِ فِيهِمْ وَأَنَّهُمْ لَا خَيْرَ فِيهِمْ يُدْخِلُ بِسَبَبِهِ إِلَى قُلُوبِهِمْ فَلَمْ يُسْمِعْهُمْ سَمَاعَ إِفْهَامٍ يَنْتَفِعُونَ بِهِ وَإِنْ سَمِعُوهُ سَمَاعًا تَقُومُ بِهِ عَلَيْهِمْ حُجَّةٌ. Ibn Qayyim redet hier von zwei Arten des Hörens. Sama'u ifham und Sama' taqumu bihi alayhim al-hujjah. Sama'u al-ifham, oder wie andere Gelehrten es nannten, fahmu al-hidayah. Was bedeutet fahmu al-hidayah? Das bedeutet, dass er es versteht und auch dieser Rechtleitung folgt. Das ist eine Sache. Und Fahmu Dilala bedeutet nur, dass er den Text, die Aussage versteht. Was ist also der Unterschied? Allah subhanahu wa ta'ala sagt, und das sagt Ibn Qayyim und andere Gelehrten, diese Menschen, diese Kuffar, haben keine Herzen, mit denen sie es verstehen, um der Rechtleitung zu folgen. Ist das klar? Das heißt, was verstehen sie nicht? Was hören sie nicht? Sie hören nicht, um zu folgen. Aber sie hören, um es zur Kenntnis zu nehmen. Und das ist der Unterschied. Zur Kenntnis nehmen ist etwas und befolgen ist etwas anderes. Und hier gibt es eben zwei Arten des Hörens. Hören, um zur Kenntnis zu nehmen, und hören, um zu befolgen. Was hat Allah Azza wa Jal hier den Kuffar, was hat Allah erwähnt, dass die Kuffar nicht imstande sind? Sie sind nicht imstande zu hören, um zu folgen. Sind sie imstande zu hören, um zur Kenntnis zu nehmen? Ja. Diese zwei Punkte muss man unterscheiden. Das bedeutet, Barakallahu fikum, diese Ayat kann man nicht als Argument nehmen, um zu behaupten, wer gehört hat, der wird nicht entschuldigt. Und wenn er etwas gesagt hat, was Kufr ist, oder getan hat, was Kufr ist, ist er damit ein Kafir. Er hat es doch gehört. Nein, diese Ayat können wir nicht zu diesem Beleg nutzen. Warum? Weil wir sehen werden, die Ulama es auch nicht getan haben, sondern sie haben entschuldigt, obwohl die Leute es gehört haben, wie wir gleich sehen werden. طيب. Hier sagt also, oder hier müssen wir nochmal erwähnen, das heißt, diese Menschen, Allah subhanahu wa ta'ala hat nicht abgestritten, dass sie hören können, also zur Kenntnis nehmen können. Sondern was hat er abgestritten? Dass sie ihn nicht hören, um zu folgen. Das können sie nicht, denn das geht nur durch die Rechtleitung. Aber haben sie es zur Kenntnis genommen? Ja. Das bedeutet, jeder, den wir verurteilen müssen oder wollen, und wir werden gleich sehen, was bedeutet wir, via Ahmed Muhammad Abdullah oder Menschen, die Wissen haben. Wenn wir diese Menschen verurteilen wollen, dann müssen wir zuerst einmal davon ausgehen oder uns vergewissern, haben die Menschen es zur Kenntnis genommen oder nicht? Darum geht es. Es geht nicht darum, ob sie befolgt haben oder nicht. Nee. Haben sie es zur Kenntnis genommen? Jemand, der neu im Islam ist. Der ist heute, jetzt hat er den Islam angenommen. Und singt ein Lied oder sagt das Vater Unser zum Beispiel. Vater Ihrer, nicht Vater Unser. Ja? Wenn dieser Mensch das dann vorträgt, kannst du dann sagen, Kafir. Vor 2 Sekunden hat er den Islam angenommen. Ja, und er ist rausgegangen, hat eben irgendetwas gesagt. Hat er denn zur Kenntnis genommen, dass das verboten ist? Nein. Kannst du jetzt kommen und sagen, ja, Sekunde mal, das gehört vom notwendigen Wissen, dass alle Menschen wissen, was das Vaterunser ist und dass das Vaterunser Schirk und Kufr ist und so weiter und so fort? Die Hälfte der Muslime weiß ja gar nicht mal, was Vaterunser bedeutet. Oder nicht? Ja? Das heißt, das ist nicht etwas wie das Wissen, dass Allah einer ist und dass der Koran nicht gefälscht ist und so weiter und so fort. Das bedeutet, dieser neue Muslim, den darfst du nicht als Käfer bezeichnen, obwohl er etwas gesagt hat, was haram ist, was Kufr ist. Dass du sagst, Isa ist der Sohn und Allah ist der Vater, ist alles unislamisch. Aber darfst du diesen Menschen dann so benennen oder bezeichnen, dass er jetzt kein Muslim mehr ist, dass er ein Käfer ist? Das geht nicht. Warum? Genau, weil er neu ist und weil er das Wissen noch nicht zur Kenntnis genommen hat. Er hat es noch nicht mitbekommen. Und das Gleiche gilt für jemand, der wohnt hinter den letzten Bergen, wo es nur 2 Menschen dort gibt und niemand anderen. Und er hat noch nie was von Islam gehört. Und aber hat den Islam angenommen irgendwie, aber konnte nicht lernen. Hier gilt das Gleiche, dass du ihn nicht verurteilen darfst und du nicht sagen darfst, dieser Mensch ist ein Käfer. Also, das heißt, diese Ayat sind keine Belege dafür, dass man Menschen verurteilen kann, weil es sowieso egal ist im Islam, ob du es verstanden hast oder nicht. Nein, du musst es verstehen im Sinne von zur Kenntnis nehmen. Sehr schön. Kommen wir nun zum nächsten Punkt. Und zwar, wenn dem so ist, ja, dann bitteschön wollen wir auch Beispiele, dass es so ist. Man kann ja viel sagen, wenn der Tag lang ist. Wo sind die Beispiele, dass man Menschen, die etwas sagen, was Kufr ist, aber es nicht absichtlich getan haben? Was heißt denn hier nicht absichtlich? Sie wollten nicht den Kufr. Sie wollten nicht das erreichen, sondern sie wollten den Glauben erreichen, aber sie haben etwas falsch verstanden. Und zwar ein Beispiel von vielen ist das Beispiel von Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah ta'ala. Und deswegen erwähne ich das hier jetzt, wo wir reden ja normalerweise über die Namen und Eigenschaften Allahs, weil es eben hier um die Namen und Eigenschaften Allahs geht, als Beispiel dafür, welche Voraussetzungen vorhanden sein müssen, um über Personen zu urteilen. Ibn Taymiyyah sagt über Ahmad ibn Hanbal: Inna at-takfir lahu shurut wa mawani'. Das heißt, das Urteilen über Personen, dass sie aus dem Islam ausgetreten sind, benötigt Voraussetzungen, die eingehalten werden müssen, und Hindernisse, die beseitigt werden müssen. Also diese 2 Voraussetzungen sind zu beachten. Wenn ich etwas einen Menschen verurteilen möchte, ob das jetzt ist At-Takfir oder At-Tafsiq oder At-Tabdi' oder irgendetwas anderes, also dass man sagt, er ist kein Muslim oder er ist ein Fasiq oder er ist ein Mubtadi', dann braucht man dafür Voraussetzungen. Erstens, Voraussetzungen, die eingehalten werden müssen. Zweitens, Hindernisse, die beseitigt werden müssen. Und ein Hindernis ist die Umdeutung. So, er sagt: Inna at-takfir lahu shurut wa mawani'a qad tantafi fi haqq al-mu'ayyan. At-takfir bedarf Voraussetzungen, die vorhanden sein müssen und Hindernisse, die beseitigt werden müssen, die beiden Sachen bei einigen Personen nicht vorhanden sind. وَإِنَّ تَكْفِيرَ الْمُطْلَقْ لَا يَسْتَلْزِمُ تَكْفِيرَ الْمُعَيِّنِ. Was ist jetzt der Unterschied zwischen Takfir Mutlaq und Takfir Muayyan? At-Takfir al-Mutlaq bedeutet, allgemein zu beschreiben, was Kufr ist. Wenn man einen anderen anbetet außer Allah, ist das Kufr. Wenn man Allah beleidigt, ist das Kufr. Das ist Takfir Mutlaq. Habe ich gesagt, XY ist ein Kafir? Nein, ich habe gesagt, wenn dann, wenn jemand was macht, dann ist ein Kafir. Wenn jemand. Das ist Takfir Mutlaq, allgemeiner Takfir. Und Takfir Muqayyad, spezieller Takfir, bedeutet, dass man über eine bestimmte Person XY sagt, er ist kein Muslim mehr. Also. وَإِنَّ تَكْفِيرَ الْمُطْلَقْ لَا يَسْتَلْزِمُ تَكْفِيرَ الْمُعَيَّنِ. Der allgemeine Takfir führt nicht unbedingt zum speziellen Takfir. إِلَّا إِذَا وُجِدَتْ شُرُوط وَانْتَفَتْ الْمَوَانِ. Nur wenn die Voraussetzungen vorhanden sind und die Hindernisse beseitigt sind. Entschuldigung. إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع يبين هذا. Und dann geht's weiter. Nur wenn diese Voraussetzungen vorhanden sind und die Hindernisse beseitigt wurden, dann kannst du sagen, XY ist ein Kafir. يبين هذا. Dies verdeutlicht, dies wird verdeutlicht durch den Imam Ahmad ibn Hanbal und alle anderen Gelehrten. يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه. Dies wird verdeutlicht durch Imam Ahmad und die anderen Gelehrten, die das allgemein erklärt haben, was Kufr ist, aber nicht die einzelnen Personen, die das gesagt haben, es geht jetzt um Asma und Sifat, wie wir gleich sehen werden, die Personen nicht zum Kufr, den Kufr bezichtigt haben. Das bedeutet, der Imam Ahmed hat gehört, der Mensch sagt etwas, was Kufr ist. Aber er hat nicht gesagt, diese Person ist Kafir. Warum? Das werden wir gleich sehen. فَإِنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدْ Ibn Taymiyyah ist... Das sind immer noch die Aussagen von Ibn Taymiyyah, rahimahullah. فَإِنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدْ مَثَلًا Also der Imam Ahmad zum Beispiel, قَدْ بَاشَرَ الْجَهْمِيَّةِ hat die Jahmiyyah getroffen. Die Jahmiyyah, die sagen, Al-Quran ist ein Geschöpf, Allah spricht nicht. Wenn jemand sagt, Allah spricht nicht, ist das Kufr oder Islam? Das ist Kufr. Allah spricht nicht. Allah Azza wa Jal sagt, وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا Sagst nein. Allah sagt im Koran und Allah hat Musa angesprochen. Du sagst, nein, Allah spricht nicht. Ist das nicht Kufr? Das ist Kufr. Man hat eine klare Aussage Allahs widersprochen. Und das sagen die Jahmiyyah. فَإِنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدْ مَثَلًا قَدْ بَاشَرَ الْجَهْمِيَّ الَّذِينَ دَعَوْهُ إِلَى خَلْقِ الْقُرْآنِ. Er hat die Jahmiyyah getroffen, die ihn aufriefen, zu sagen, der Koran ist ein Geschöpf, hat Allah erschaffen, wie die Menschen erschaffen. Es ist keine Eigenschaft Allahs Azza wa Jal, dass er spricht. وَنَفْيِ الصِّفَاتِ Und dass man die Eigenschaften ablehnt. Sie haben ihn aufgerufen. وَمْتَحَنُوهُ Und sie haben ihn geprüft, also gefoltert. وَسَائِرُ الْعُلَمَاءِ فِي وَقْتِهِ Also und alle anderen Gelehrten in seiner Zeit haben sie geprüft, und sie haben sie gefoltert. Wer sagt, der Koran ist ein Geschöpf, den haben sie in Ruhe gelassen. Und wer sagt, nein, Al-Quran sind die Worte Allahs, den haben sie gefoltert und ins Gefängnis gesteckt. Das heißt, das sind nicht Menschen, die einfach nur so mal eine Meinung hatten, sondern sie wollten sie auch aufzwingen. Diese Ansicht, die was ist? die Kufr ist. Dass du sagst, ne, Allah spricht nicht. وَفَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ und sie haben die gläubigen Männer und die gläubigen Frauen zur Versuchung gebracht. Diejenigen, die ihnen nicht gefolgt sind. Und so weiter. Und dann geht's weiter, als er sagt, und es ist bekannt, وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا مِنَ التَّجَهُمْ فَإِنَّ الدُّعَاءَ إِلَى الْمَقَالَةِ أعظم من قولها. Also er sagt, Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, und bekannt ist, dass der Aufruf zu einer Aussage viel schlimmer ist, als dass man selbst die Aussage sagt. Also wenn ich etwas sage, ist es eine Sache. Aber wenn ich noch die Menschen aufrufe, Jungs, sagt das, was ich sage, ist es noch schlimmer. وَإِثَابَةُ قَائِلِهَا وَعُقُوبَ التَّارِكِهَا أعظم من مجرد الدعاء إليه. Und die Belohnung derjenigen, die etwas, die das sagen, was ich verlange, und die Bestrafung derer, die nicht das sagen, was ich will, ist noch schlimmer. Also du hast eine Stufe, ich sage etwas. Die nächste Stufe, ich verlange, dass ihr das sagt. Noch schlimmer ist was? Ich bestrafe, wenn ihr das nicht macht. Und das war in der Zeit von Ahmad ibn Hanbal. Sie haben ihn ins Gefängnis gesteckt und gefoltert und ausgepeitscht. ثم إن الإمام Ahmed, doch der Imam Ahmed, da'a lil Khalifa, er hat Dua gemacht für diesen Khalifa, der eben diese Aqida der Mu'tazila und der Jahmiya hatte. وغيره ممن ضربه وحبسه. Er hat Dua gemacht für den Khalifa und für die, die ihn geschlagen haben und die, die ihn gefangen haben. واستغفر لهم, und er hat für sie um Vergebung gebittet. وَحَلَّلَهُمْ مِمَّا فَعَلُوا und er hat ihn verziehen, all das, was sie mit ihm angetan haben, von Ungerechtigkeit und vom Aufruf zu diesem Kufr. مِنَ الظُّلْمِ وَالدُّعَاءِ إِلَى الْقَوْلِ الَّذِي هُوَ كُفْر. Also er hat ihnen alles verziehen, was sie mit ihm getan haben. Und jetzt kommt. وَلَوْ كَانُوا مُرْتَدِينَ wenn sie keine Muslime wären, einzeln, jede Person, Person A, Person B, Person C, Person D, wenn sie alle keine Muslime wären, لَمْ يَجُزْ الْإِسْتِغْفَارُ لَهُمْ dann wäre das Bitten um Vergebung für die nicht erlaubt. Warum? Weil du darfst einem Käfer, wenn er gestorben ist, weil die sind ja dann auch gestorben, der hatte jahrelang wurde er gefoltert, rahimahullah ta'ala, unter drei Kalifen. Erst der dritte hat ihn freigelassen. Kam der erste Kalif im Gefängnis. Und dann ist er gestorben, der zweite Kalif war auch im Gefängnis. Und dann der dritte Kalif war auch im Gefängnis. Dann erst ist er rausgekommen. Und der Imam hat was gemacht? Dua, um Vergebung gebeten für diese Menschen, obwohl sie gestorben sind. Und wenn sie Kuffar wären bei dem Imam, dann hätte er was, dann hätte er kein Dua gemacht. فَإِنَّ الْإِسْتِغْفَارَ لِلْكُفَّارِ لَا يَجُوز بِالْكِتَابِ وَالسُنَّ وَالْإِجْمَعِ denn das Bitten um Vergebung für die Kuffar ist verboten, gemäß Koran, Sunna und Ijma. Ist das klar oder nicht? Das heißt, Barakallahu fikum, nicht jeder, der etwas sagt, was Kuffar ist, muss sofort ein Kafir sein. Nicht jeder, der etwas tut, was Kuffar ist, muss sofort ein Kafir sein. Sondern es gibt Voraussetzungen und es gibt Hindernisse. Shurut wa mawani'. Und eines der Hindernisse ist die Umdeutung, wie hier, weil die Jahmiyyah, warum haben sie diese Eigenschaften abgelehnt? Weil sie Allah hassen? Nein, weil sie dachten, es ist eine Art Unvollkommenheit, wenn wir sagen, Allah hat eine Hand und so weiter und so fort. Das ist ein falsches Verständnis. Ist das ein Fehler oder nicht? Es ist ein Fehler. Aber es gibt einen Unterschied, ob jemand Allah beleidigt, weil Allah hasst, oder wenn jemand eine Eigenschaft Allahs umdeutet, weil er es nicht verstanden hat, weil er es nicht nachvollzogen hat. Und das gilt für jede Kufr-Aussage und für jede Kufr-Tat, wenn man sie getan hat, nicht weil man eben diesen Kufr wollte, sondern man dachte, es wäre kein Kufr. Und noch einmal, und diese Argumentation, die man dann führt, ist auch nachvollziehbar. Nicht, wie gesagt vorhin, wenn jemand sagt, es gibt noch einen Prophet nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da gilt das nicht. Also bei Sachen, die allgemein bekannt sind, bei denen es einen Konsens gibt, da gibt es nicht. Aber es gibt viele Themen, da gibt es keinen Konsens unter den Gelehrten. Und da findest du Menschen, die nehmen sich eine Aussage und jeder, der eine andere Ansicht hat, ist ein Käfer. Sofort. Schnurstracks. Ist das die Ansicht und die Art und Weise der Ulama? Bitte schön, hier ist Ahmed ibn Hanbal. Oder ist Ahmed ibn Hanbal Murji'a auch? Weil jeder, der das sagt, wird sofort, zack, Ohrfeige, du bist Murji'. Und die wissen gar nicht mal, warum Al-Murji', warum die Hamza so geschrieben wird in Murji'a und nicht andersrum. Wenn du denen sagen wirst, würdest, wann schreibst du die Hamza auf Elif und wann auf Waw und wann auf Ja? Und da sagt er, was für eine Hamza. Aber Murji. Ist Ibn Taymiyyah auch von den Murji'a? Bitte schön, schauen wir uns mal Ibn Taymiyyah an. Er sagt, jetzt über sich selbst, كُنْتُ أَقُولُ لِلْجَهْمِيَّةِ مِنَ الْحُلُولِيَّةِ. Das sind eben diese Jahmiya, die sagen, die Eigenschaften Allahs müssen wir ablehnen. وَالنُّفَاهِ, also die Eigenschaften Allahs nicht akzeptieren. الَّذِينَ نَفَوْا أَنَّ اللَّهَ فَوْقَ الْعَرْشِ, diejenigen, die abgelehnt haben, dass Allah über dem Thron ist. لَمَّا وَقَعَتْ مِحْنَتُمْ, als sie eben die Oberhand hatten und wie gesagt Kalife sogar diese Ansicht hatten. Er sagte, ich sagte ihnen, أَنَا لَوْ وَافَقْتُكُمْ كُنْتُ كَافِرًا. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Er sagt ihnen, wenn ich euch folgen würde, wäre ich ein Kafir. Wenn ich das sagen würde, was ihr sagt, wäre ich ein Kafir. لِأَنِّي أَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَكُمْ كُفْر. Denn ich weiß, dass eure Aussage Kufr ist. وَأَنْتُمْ عِنْدِي لَا تَكْفُرُونَ لِأَنَّكُمْ جُهَّال. Doch ihr seid in meinen Augen keine Kuffar, weil ihr Unwissende seid. وَكَانَ هَذَا خِطَابًا لِعُلَمَائِهِمْ. An wen? Und das war seine Aussage von Ibn Taymiyyah an ihre Gelehrten. وَقُضَاتِهِمْ, und deren Richter. وَشُيُوخِهِمْ, und den Schuyuch. وَأُمَرَائِهِمْ, und deren Führer. وَأَصْلُ جَهْلِهِمْ, die Grundlage ihrer Unwissenheit, sind Scheinargumente. شُبُهَاتْ عَقْلِيَّ حَصَلَتْ لِرُؤُوسِهِمْ, die Grundlage dieser Unwissenheit sind Scheinargumente, die in ihren Gedächtnissen vorhanden sind. فِي قُصُورٍ مِنْ مَعْرِفَةِ الْمَنْقُولِ الصَّحِيحِ وَالْمَعْقُولِ الصَّرِيحِ الْمُوَافِقِ لَهِ. Also was haben sie nicht verstanden? Sie haben das Überlieferte, das Authentische, was überliefert wurde, und das Verständliche, was richtig ist, nicht nachvollziehen können. Hat er gesagt, es ist ein Kuffar? Hat er nicht. Haben sie die Kuffer-Aussage gesagt oder nicht? Hat er doch gesagt. Das, was ihr sagt, ist Kuffer. Aber Herr XY und Herr Z, ihr seid keine Kuffar bei mir. Sagt wer? Sagt Ibn Taymiyyah, also Murji'a oder nicht? Subhana Rabbi al-Azim. Das ist ja die Katastrophe, wenn Menschen ohne Wissen reden. Das heißt, ohne das jetzt lang zu machen, das war jetzt der erste Abschnitt, daraus folgt, barakallahu fikum, wenn man über Menschen und Personen urteilen möchte, und jetzt im zweiten Abschnitt kommt, wer das überhaupt darf, wenn man über Personen und Menschen urteilt, dann muss man erst einmal untersuchen, gibt es hier Hindernisse, wie zum Beispiel die Unwissenheit. Und Unwissenheit zeigt sich auf zwei Art und Weisen. Entweder man ist neu im Islam oder man lebt irgendwo, wo es keine Gelehrte gibt. Das sind die zwei Sachen. Aber wallahi, man lebt mitten in Mekka und man weiß nicht, dass man zum Beispiel nicht sagen darf, es gibt einen Propheten nach Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Also bitte, ja. Das kann ja nicht wahr sein. Da kann er nicht sagen, ich hab nie gehört sowas. Ja. Das geht nicht. Sondern es geht hier tatsächlich um Menschen, die irgendwo leben, auf irgendeiner Insel, wo es keine Gelehrten gibt. die ihnen irgendwas sagen. Oder ist neu im Islam, er lebt mitten in Mekka, aber heute hat er den Islam angenommen. Soll er da ganze Sahih al-Bukhari auswendig lernen an dem Tag? Sondern er braucht Zeit. Auf jeden Fall, das muss man berücksichtigen, diese Unwissenheit und die Umdeutung. Ich weiß, das hat Allah gesagt. Ich weiß, das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt. Aber die Person hat eine andere Ansicht. Ja, warum denn? Und hier haben wir gesagt, was ist der Maßstab? Die Ansicht, die er nun vertritt, die andere, die dem die der richtigen Ansicht widerspricht, ist die islamisch nachvollziehbar, also aus arabischer Sicht nachvollziehbar und aus religiöser Sicht nachvollziehbar oder nicht? Wenn sie nicht nachvollziehbar ist, er sagt, es gibt drei Götter, nicht nur einen. Also das kannst du weder durch die arabische Sprache noch durch Koran oder Sunna belegen. Und das kannst du auch so nie verstehen. Da wird der Mensch nicht entschuldigt. Aber wenn jemand sagt, zum Beispiel, bleiben wir bei dem Beispiel wählen, ich habe Ibn Uthaymin gehört und ich folge ihm und dann macht er es. Da kannst du doch nicht sagen, dass diese Person ein Kafir ist. Subhana Rabbi al-Azim. Oder dass Ibn Uthaymin selbst ein Kafir ist und der ist sowieso Murji'a und so weiter und da versteht er sowieso nichts. Wie es sehr, sehr viele leider machen, die kein Wissen haben. Wie gesagt, unser Vorbild dabei ist natürlich Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam und die Gefährten und die großen Gelehrten. Ich hätte vieles erwähnen können von Rasul sallallahu alaihi wasallam, Ahadith und Sahaba. Aber diese Personen, die leider diesen Fehler haben, hören ja nur Ibn Taymiyyah. Aber auch nur so, wie es ihnen gerade passt. Und übersehen diese Aspekte. Kommen wir zum nächsten Punkt. Wer darf überhaupt Urteile fällen? Da müssen wir noch einmal zu Beginn des Vortrages gehen. Ich sagte, das Urteilen über Personen ist ein islamisches Urteil. Also auf Arabisch, Hukum Shar'i. Deswegen müssen wir jetzt fragen, wer darf Ahkam Shar'iyya geben? Wer darf islamische Urteile fällen? Darf das jeder? Wer will noch mal, wer hat noch nicht? Oder gibt es Voraussetzungen? Allahu Azza wa Jalla sagt, قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Zu Deutsch, sag, was meint ihr zu dem, was Allah für euch an Versorgung herabgesandt hat? Und was ihr dann als Verbotenes und Erlaubtes festgelegt habt? Sag, hat Allah es euch tatsächlich erlaubt? Oder ersinnt ihr etwas gegen Allah? Was wird die Meinung derer, die gegen Allah lügen, ersinnen, am Tag der Auferstehung sein? Diese Aya warnt also davor, etwas als halal oder etwas als haram zu beurteilen, ohne Wissen. Allah Azza wa Jalla sagt auch, ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. Und sagt nicht von dem, was eure Zungen als Lüge behaupten, das ist erlaubt und das ist verboten, um gegen Allah eine Lüge zu ersinnen. Gewiss denjenigen, die gegen Allah eine Lüge ersinnen, wird es nicht wohl ergehen. Es ist nur ein geringer Genuss und für sie wird es schmerzhafte Strafe geben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt auch in einer anderen Aya, خير also da. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ Sag, mein Herr hat nur die Abscheulichkeiten verboten, was von ihnen offen und was verborgen ist. Und auch die Sünde und die Gewalttätigkeit ohne Recht und dass ihr Allah etwas beigesellt, wofür er keine Ermächtigung herabgesandt hat. und dass ihr über Allah etwas sagt, was ihr nicht wisst. Al-Imam ibn Qayyim sagt hier, Allah Azza wa Jal in dieser Ayah erwähnt Sünden vom Harmlosen zum Schwerwiegenden. Noch einmal die Ayah. Sag, mein Herr hat nur die Abscheulichkeiten verboten, was von ihnen offen und was verborgen ist. Und auch die Sünden und die Gewalttätigkeit ohne Recht. Und dass ihr Allah etwas beigesellt, wofür er keine Ermächtigung herabgesandt hat. Und was kommt jetzt? Und dass ihr über Allah etwas sagt, was ihr nicht wisst. Hat er nach was erwähnt? Nach dem Schirk. Al-Imam ibn Qayyim sagt, dies zeigt, dass das Reden mit Unwissenheit schlimmer als Schirk ist. Allahu Akbar. Das sagt nicht ich. Sagt Ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala. Das heißt, diese Ayat belegen, wie fatal, wie schlimm es ist, dass man redet ohne Wissen, dass man urteilt ohne Wissen. Und das Urteilen, wie gesagt, ist allgemein. Ob du über Kaufverträge urteilst, über Eheschließungen urteilst, über Islam und Iman urteilst, über Erbrecht urteilst, über das Gebet urteilst, über As-Siyam urteilst, das sind alles islamische Urteile. Wenn du es ohne Wissen machst, bist du wo? Bist du in der Hölle. Hör dir diesen Hadith an. Al-Rasul sallallahu alaihi wasallam sagt, Al-Qudatu thalatha. Es gibt drei Arten von Richter. Ithnani fin nar. Zwei davon sind in der Hölle. Wa wahidun fil Jannah. Und einer ist im Paradies. رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنة. Ein Mann, der die Wahrheit erkannt hat oder die Wahrheit kennt und demnach richtet, dieser ist im Paradies. Das war's dann. Das ist der einzige, der im Paradies ist. Jetzt kommen die zwei, die in der Hölle sind. ورجل عرف الحق. Und ein Mann, der die Wahrheit kennt, فلم يقضي بها. فلم يقضي به. Er hat aber nicht gemäß der Wahrheit geurteilt und gerichtet. وَجَارَ فِي الْحُكْمِ. Und er war ungerecht in seinem Urteil. فَهُوَ فِي النَّارِ. Dieser ist in der Hölle. Und jetzt alle Mann die Herzen aufmachen, nicht nur die Ohren. Und wer diesen Abschnitt hört, der dürfte für den Rest seines Lebens seinen Mund halten. وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقِّ فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ. Und jemand, der die Wahrheit nicht kennt und er den Menschen zwischen den Menschen geurteilt hat mit Unwissenheit, der ist in der Hölle. Einer der Erläuterer von Bulugh al-Maram, heißt Sheikh al-Bassam, sagt, dies gilt beim Dritten, der weiß, der kennt die Wahrheit nicht und er urteilt unwissend. Er sagt, das gilt selbst, wenn er richtig lag. Auch wenn er richtig lag. Das bedeutet, jemand fragt dich, Achi, ich habe meiner Frau gesagt, ich will dich nicht mehr sehen. Wie ist das jetzt? Bin ich jetzt geschieden oder nicht? Glaub nicht. Nein, nein, bist nicht geschieden, kannst du hier hin. Der hat kein Wissen. Der hat kein Wissen, dieser Mensch. Der hat geraten, in einem Mist, das Rabbeln in der Kiste. Und er hat geurteilt. So, jetzt gibt's zwei Möglichkeiten. Entweder er liegt richtig oder er liegt falsch. Das Fatale an der Geschichte ist was? In beiden Fällen ist er in der Hölle. In beiden Fällen ist er in der Hölle. Wenn er richtig lag, landet er in Jahannam. Und wenn er falsch lag, landet er in Jahannam. Warum? Wo ist der Beleg? Weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, jemand, der die Wahrheit nicht kennt und der unwissend urteilt, der ist in der Hölle. Er hat nicht gesagt, wenn er falsch liegt. Hat er es eingeschränkt? Hat er nicht. Und die Regel lautet, wenn der Rasul sallallahu alaihi wasallam etwas nicht einschränkt, dann bleibt es allgemein. Das ist so fatal. Und wenn du zu einem sagst, du bist ein Kafir, obwohl du kein Wissen hast, dann ist es egal, ob du richtig liegst oder falsch. Du bist in Jahannam. Das sagt der Rasul alayhi salatu wassalam, sagt nicht ich. Welche Voraussetzungen muss man nun haben, um Urteile fällen zu dürfen? Al-Imam al-Shafi'i sagt, entschuldigt heute mit den Papieren hier. Naja, machen wir es auf Deutsch. Al-Imam al-Shafi'i sagt, nur derjenige darf islamische Urteile fällen, der erstens Verständnis des Korans hat. Und das bedeutet, die Bedeutung kennt, al-Nasikh und al-Mansukh kennt, was wurde abrogiert, was wurde außer Kraft gesetzt, was ist allgemein und was ist spezifisch, mutlaq, muqayyad, am, khas, all diese Bedingungen. Zweitens, er muss die Sunna kennen und er muss die Hadith-Wissenschaft kennen. Drittens, er muss Arabisch kennen und er sagt sogar die Lyrik. Shi'r. Weil ansonsten kannst du kein Arabisch. Es geht, viele Leute sagen, doch, ich kann Arabisch, ich kann mein Sandwich da kaufen, da kann ich sagen, Atini irgendetwas, ich kann Arabisch. Das ist doch kein Arabisch. Arabisch zu können bedeutet, du kennst die arabische Grammatik. Was ist Ism Fa'il, Ism Maf'ul, was ist Fa'il, Maf'ul Bihi und so weiter, Zarf Zaman, Zarf Makan und, das ist ja alles noch Kindergarten. Aber das tiefere Wissen über Arabisch, es geht nicht darum, dass du da Tourismus Arabisch kannst, sondern du musst schon richtiges Hocharabisch können. Viertens, er muss den Konsens kennen, Al-Ijma'. In welchen Sachen gibt es Konsens bei den Gelehrten und in welchen Sachen gibt es nicht? Das ist ein Fach für sich, der Konsens, Al-Ijma'. Er muss den Khilaf kennen, Meinungsunterschiede der Gelehrten. Wer hat was gesagt? Und warum? Ahmed ibn Hanbal sagte das, weil er das so belegt. Und Imam Malik hat aber eine andere Ansicht, weil er den anderen Beleg hat. Und Imam Shafi'i hat wiederum eine andere Ansicht. Und so weiter und so fort. Und er muss Usul al-Fiqh kennen. Also wie kommt man zu islamischen Urteilen? Hier machen wir die Fragen gleich. Hier muss man Folgendes unterscheiden, Barakallahu fikum. Die Fähigkeit, islamische Urteile zu fällen, unterteilt man in zwei Arten. Es gibt Gelehrte, die sind fähig, über alle Themen des Islams Urteile zu fällen. Frage ihn, was du willst, er gibt dir eine Antwort. Ob das Handelsrecht ist, Eherecht, Erbrecht, ob das die Gottesdienste sind, Aqida ist, Fiqh, Usul, Fiqh, Hadith-Wissenschaft, das sind die großen Gelehrten. Das ist eine Version. Man ist fähig, Urteile zu fällen in allen Themen. Die zweite Version ist, man ist fähig, in einem bestimmten Thema Urteile zu fällen. Fragst du ihn über Handelsrecht? Ach, ich keine Ahnung. Über Eherecht, ich keine Ahnung. Mein Spezialgebiet ist Erbrecht. Frag mich Erbrecht, man hat geheiratet, geschieden, dann die Tante, der Onkel und so weiter, wie wollen wir das verteilen? Frag ihn, da gibt er dir die Antwort. Diese beiden Möglichkeiten gibt es. Entweder man weiß alles über die Religion, meine ich, man ist in der Lage, über alles Fatwa zu geben, oder nein, man kann nur Ibadat, ach, die ganzen anderen Sachen, frag mich, Gebet, Fasten, Hajj, Zakat, bitteschön, da sage ich dir, was du willst, ob es richtig ist, falsch ist, wie du deine Pilgerfahrt gemacht hast, ob sie gültig ist, ungültig ist, aber fragst du mich über Eherecht, Erbrecht, Handelsrecht, weiß ich nicht. Ist das klar? Aber beide brauchen eine Grundausbildung. Beide brauchen das. Beide brauchen das, was Imam Shafi'i erwähnt hat. Beide müssen den Koran richtig kennen. Beide müssen Sunna kennen und so weiter und so fort. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja Sekunde mal. Es gibt doch den anderen Hadith, dass derjenige, der ein Urteil fällt und richtig liegt, zweifach belohnt wird. Und derjenige, der ein Urteil fällt und falsch liegt, einfach belohnt wird. Ja, den Hadith gibt's. Aber heißt das, dass der Otto-Normalverbraucher, das machen darf und er wird dafür belohnt. Was macht ein Gelehrter, damit er eine Angelegenheit erörtert? Er hat alle Belege aus dem Koran zu diesem Thema gesammelt. Wir reden zum Beispiel über diese Sache, ich habe meiner Frau gesagt, ich will dich nicht mehr sehen oder sowas ähnliches. Oder über Kufr und Iman, ob der Typ jetzt ein Kafir ist oder nicht. Oder über Kaufrecht, Handelsrecht, ist dieser Kaufvertrag richtig oder nicht. Was macht jetzt der islamische Gelehrte oder diese Person, nennen ihn Gelehrter oder nicht Gelehrter, diese Person, die ein islamisches Urteil fällen möchte, was macht er? Erstens, man sammelt alle Ayat zu diesem Thema. Zweitens, man schaut sich sämtliche Erläuterungen an. Was haben die Sahaba zu diesen Ayat gesagt? Welche verschiedenen unterschiedlichen Tafsirs gibt es? Erläuterungen gibt es dazu? Und so weiter und so fort. Welche Lehren können wir aus diesen Ayat nehmen bezüglich meiner Angelegenheit, die ich hier studieren möchte? Zweitens, er macht das Gleiche mit den Ahadith. Er sammelt alle Ahadith, die diesbezüglich ein Urteil haben. Er schaut sich diese Sachen an. Und er prüft diese Ahadith, ob die richtig sind oder nicht. Weil der eine Gelehrte sagt, dieser Hadith ist authentisch, der andere sagt, nein, ist nicht authentisch. Was macht er dann? Macht er dann im Innenminimist das Rabbeln der Kiste und dann, oder, googeln wir mal. Wie war das mit diesem Hadith? Ja, authentisch, authentisch, achi, nicht geschieden. So geht das nicht. Sondern der schaut sich diese Überlieferungsketten an und vergleicht das und schaut sich die Person an. Gut, da geht's eine Person von mir aus Abdullah ibn Abdurrahman und da ist man sich nicht einig. Ja, da muss ich mal gucken, was haben denn die Gelehrten gesagt über diese Person? Kann man seinen Hadith nehmen oder nicht? Ah, die sind sich ja schon wieder nicht einig, die Gelehrten. Und so weiter. Er studiert das. Wenn er diese Hadith studiert hat, schaut er sich danach den Konsens der Gelehrten an. Gibt es einen Konsens oder gibt es keinen Konsens der Gelehrten? Zum Beispiel bei der Scheidung. Wenn ein Mann dreimal hintereinander sagt, geschieden, ist es eine Scheidung oder sind es drei Scheidungen? Gibt es einen Konsens oder nicht? Der eine, in einem Buch heißt es, es gibt einen Konsens. Ist der Konsens auch richtig? Muss ich nachgucken? Muss ich nachforschen? Dann schaue ich mal, nee, da gab es einen anderen Gelehrter, der hat was anderes gesagt. Also ist der Konsens nicht authentisch? Hat er den Konsens erledigt? Dann schaut er sich was an, dann schaut er sich Al-Khilaf an, die verschiedenen Ansichten. Ja, dann her mit mal. Was haben die Hanabila gesagt? Also Imam Hanbal, Ahmad ibn Hanbal hat eine Ansicht, aber sein Schüler Ibn Taymiyyah hat eine andere Ansicht. Der Ibn Qayyim aber wiederum stärkt die Ansicht von Ahmad ibn Hanbal und so weiter und so fort. Kommen wir zu Al-Malikiyyah. Al-Malikiyyah, da gibt es drei große Schulen. Was sagen die irakischen Malikiyyah? Was sagen die Malikiyyah in den Maghreb-Staaten? Was sagen die Malikiyyah in Andalusien, in Spanien? Und so weiter und so fort. Das alles macht er. Und wenn er dabei einen Fehler gemacht hat, wird er dann belohnt oder bestraft? Dann wird er belohnt. Aber ein anderer, Facebook, guck ich mal, Kafir, klar wie Kloßbrühe. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Da ist das Konsens. Wer hat diesen Konsens gesagt? Ibn Taymiyyah und Muhammad ibn Abdul Wahhab. Ist das ein Konsens? Zwei Gelehrte, ist das ein Konsens? Das ist fatal, eine Katastrophe, was wir sehen bei den Menschen. Und diese Leute glauben, dass sie zu denen gehören. Naja, wenn ich Fehler mache, werde ich sowieso belehren. Nein. Hier geht es nicht um die Google und Facebook und YouTube-Leute. Wenn sie einen Fehler machen, werden sie belohnt. Es geht hier um die Gelehrten, die das alles studieren. Al-Shafi'i wurde einmal gefragt und dann nach einer Sache, dann sagte er, komm bitte nach 3 Tagen zurück. Hat er gegoogelt? Der hat den Koran noch einmal durchgelesen, um zu gucken, was die Antwort war, weil er hat jede 3 Tage den Koran vollständig gelesen. Da kommt er irgend so ein Mensch daher und sagt, das ist ein Kafir. Und das Allerhärteste ist ja natürlich das Allerschönste. Schreibt er dir dann irgendetwas? Ja, Aufruf zur Taube vom Schirk, Herr Habibi. Und dann sagt er, so, und damit habe ich Iqamatul Hujja. So, ich habe dir alles erklärt, du hast keine Ausrede mehr. Bitte was? Ahmed ibn Hanbal und ibn Taymiyyah haben mit den Gelehrten von denen geredet. Glaubst du, die haben nur Kaffee getrunken? Die haben mit ihnen geredet. Hör mal zu, das geht nicht, Sifatullah, das darfst du nicht. Allah hat Eigenschaften, guck doch mal, Allah Ta'ala und so weiter und so fort. Und trotzdem hat er sie nicht als Kuffar abgestempelt. Dann kommt irgendjemand dahergelaufen, der weder Arabisch kann noch irgendetwas anderes. Und schreibt da 5 Zeilen und sagt, so, das hat sich erledigt, so, damit, das ist genug, wenn du jetzt immer noch deine Ansicht hast, dann bist du ein Kaf, Habibi. Das ist eine Katastrophe, was diese Menschen hier alles machen. Zum Abschluss, schauen wir uns mal die Gelehrten an. Al-Imam Malik sagte, ich habe erst dann Urteile gefällt, nachdem ich 70 Gelehrte gefragt habe. Wen hast du denn bitte schön gefragt, ob XY, der zur Wahl ging, ein Käfer ist oder nicht? Wen hast du gefragt? Habe ich nicht gefragt. Ich habe in Facebook geguckt, ich habe in Google geguckt, dann habe ich gedownloadet und dann habe ich gesehen und die PDF-Datei. Und das ist doch kein islamisches Arbeiten. Und du wirst in der Hölle schmoren, weil du ohne Wissen geredet hast. Das muss man mal sich vor Augen halten. Und deswegen, Sheikh Abdul Karim Al-Khudair ist ein Gelehrter, der auch Bulugh Al-Maram erläutert hat. Und er sagte, viele Menschen antworten ohne Wissen. Und dann gehen sie und recherchieren nach, dann finden sie, ihre Ansicht war richtig, dann freuen sie sich. Sie sollen sich nicht freuen, denn sie haben eine Sünde begangen. Auch wenn er richtig liegt. Und die andere Aussage, und zwar Al-Bara ibn Azib sagte, Ra'aytu 300 min ahli Badr. Traf 300 von den Leuten von Badr, die in der Schlacht Badr gekämpft haben. Ma fihim rajulun illa wa huwa yuhibbu al-kifayata fi al-fatwa. Jeder von denen wünscht sich, dass ein anderer antwortet an seiner Stelle. Und wir reden einfach so drauf los. Halal haram, halal halal. Halal, haram, haram, ja. Kafir oder Muslim? Kafir, diese Kafir sowieso. Obwohl er gar kein Wissen hat. Und dieser Mensch, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand zu seinem Bruder sagt, du bist ein Kafir, dann ist es einer von beiden. Dann ist es einer von beiden. Entweder er ist es, oder du bist es. Und wenn Ibn Taymiyyah, diejenigen, die die Kufr-Aussage klar und deutlich ausgesprochen haben, aber durch ihre falsche Deutung eben, dass er ihnen verziehen hat, das bedeutet, dass er ihnen, dass er sie nicht abgestempelt hat als Kuffar, wenn er das getan hat, wer bist dann du, der du noch kein Arabisch kann? Und selbst wenn er Arabisch kann, Arabisch, dieses Arabisch hier, Tunesisch und Ägyptisch und so weiter und so fort, ist das Arabisch? Das ist doch kein Hocharabisch. Wir reden hier von einem Arabisch, das heißt, dass du den Koran verstehst, dass du die verschiedenen Bedeutungen der Wörter verstehst und so weiter, den Satzbau verstehst. Das ist darum, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle recht leiten und mehr als diese Erläuterung, wallahi, kann man, also ich persönlich kann da auch nicht mehr machen. Wer trotzdem in die Hölle gehen möchte und wer trotzdem Fatwa geben möchte, obwohl er nicht dazu in der Lage ist, wer nicht will, der hat schon. Und bitteschön, aber das soll eine Warnung sein für jeden von uns, dass wir nie reden über Menschen, ohne dass wir die Gelehrten gefragt haben. Denn wir haben nicht diesen Status und dieses Wissen, dass wir selbstständig über Personen urteilen. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.